1. Wiederum began Jesus am See zu lehren, wo bei sich ein sehr groß Menschenmensch bei ihm versammelte. Daher bestieg ein Schiff und setzte sich darauf im See, warin die gesamte Menschen verstand. 2. Alert sie viel den Dirch Gleichnis und sprach zu ihnen in seiner Lehre. 3. Hort zu. Ein Samen ging hinaus im seinen Samen auszusehen. 4. Warin der Seite, viel ein Teil des Samens auf den Weg, woraufhin Vogel kamen und in Orfrassen. 5. Ein anderer Teil fiel auf steinigen Boden, wo ne weniger der war, dieser ging schnell auf, die der Boden nicht tief genug war. 6. Als Jedoch die Sun aufging, wurde versenkt und verdort, weil kein ausreichenden Wurzeln entwickeln konnte. 7. Wiederum fiel ein anderer Teil unter die Dornen, welch aufwuchsen und in erstickten, so dass kein Frucht herverbrachte. 8. Schließlich fiel ein weiterer Teil auf Guts Land, jing auf, wuchs und trug Frucht, die sich 30-60 oder sogar hundertfach vermehrt. 9. Und fügte hinzu, wer Oren hat zu horen, der Hor, 10. Als später all ein war, fragten in sein Begleiter zusammen mit den Zwulf nach der Bedeutung der Gleichnis. 11. Antwortet ihnen, Juk ist das Geheimnis des Reichs Gottes offenbart worden, denjenigen Jedoch, die außerhalb stehen, word als in Gleichnissen dargelegt. 12. Damit sie zwar sehen, aber nichts erkennen, und zwar hören, aber nichts verstehen, so dass sie sich nicht bekehren und ihnen vergeben word. 13. Dann fragte sie, wenn dieses Gleichnis nicht versteht, why wollte dann all die anderen Gleichnis begreifen? 14. Der Samen sat das Werk Gottes. 15. Diegenigen am Wiedran sin Jean, bei denen das Werk gesat word, so bald sie es horen, kommt sogleich der Satan und nimmt das in sie gesät Werk weg. 16. Anlich verholte sich mit denen, die auf steinigen Boden gesat sind, sie nehmen das Wort sofort mit Freuden, so bald sie es horen. 17. Da sie jedoch kein Chefen Wurzeln in sich haben, sind sie ne für ein Kurs sie beständig. So bald Bedrängnis oder Verfolgung wegen des Wörts instead, nehmen sie sofort Anstoss daran. 18. Diegenigen, die unter die Dornen gesat sind, sind jen, die das Werk gehort haben. 19. Doch die Sorgen dieser Welt, die Verführung des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein, ersticken das Wort, so dass es kein Frucht herverbringt. 20. Diegenigen aber, die auf Gutsland gesat sind jen, die das Wort horen, es nehmen und daraufhin Frucht tragen, 30-60 oder hundertfach. 21. Erfragte sie weiter, word etwa ein Lampe gebracht, sie unter einen Scheffel oder unter das Bett zu stellen? Soll sie nicht viel mehr auf den Lampenstande gestellt werden? 22. Denn es gibt nichts verborgenes, das nicht offenbar werden soll, und nichts geheims, das nicht ans Licht kommen soll. 23. Wer Oren hat zu horen, der Hor, 24. Und fu fort, achtet darauf, was hort. Mit welchem Masse mest, word juk gemessen werden, und es word juk sogar noch hinzugefügt werden. 25. Den where it was besitzt, dem word mehr gegeben werden, where aber nichts besitzt, dem word auch das genommen werden, was zu haben scheint. 26. Ersagt auch mit dem Reich Gottes ist es mit einem Menschen, der Samen auf die destroyt. 27. Schlaft und wat, tag und nacht, warin der same keimt und wachst, one das selbst weiss, why dies geschieht. 28. Die erde bringt von selbst frucht herveer, zu es den horm, dann die are, danach das volkorn in der are. 29. Sobald die frucht reef ist, legt er sofort die sich hellen, den die erntezeit ist gekommen. 30. Und erfragte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? 31. Es ist wie ein Senfkorn, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste aller Samen auf der Erde ist. 32. Doch nachdem es gesät wird, wächst es heran und wird größer als all anderen Gartenkräuter, in dem es groß Zweig bildet, so dass die Vogel des Himmels in seinem Schatten. Nissen Konin 33. MIT Weilen solchen Gleichnissen wirken die zu ihnen das Wort, so why SIES aufnehmen konnten. 34. One Gleichnis sprach nicht zu ihnen, seinen Jungen jedoch erklärt als im Privaten. 35. An jenem Abend sagte zu ihnen, last an zum anderen Uferhein überfahren. 36. Nachdem SIE die Menschenmengent lassen hatten, nahmen SIE in im Boot MIT, so why war, und ander Boot folgten ihnen. 37. Plötzlich kam ein heftigestem Wind auf, und die Wellen schlugen so stark in das Schiff, dass es sich bereits MIT Wasser füllte. 38. Er selbst lag im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen und schlief. SIE weckten ihn und fragten, Meister, ist es dir gleichgültig, das war untergehen. 39. Als er erwacht, tadelte er den Wind und befahl DMC, schweig und sei still, daraufhin legte sich der Wind, und es ward wollig ruhig und glatt. 40. Dann fragte er SIE, warum seid er so ängstlich? Hat er denn noch keinen Glauben? 41. SIE aber waren von großer Furcht ergriffen und fragten einander, wer ist dieser Mann, dem sogar der Wind und der See gehorchen?